Rapper nehmen Boom und Tack und paar Chöre auf die Beats. Kommen in Texten mit mehr Schrecken als die Möbelindustrie. Sie pöbeln, wollen Beef, verkörpern einen G, verklickern ein paar Fans. Sie werden ein Mörder auf der Street, der aus Nöten heraus dealt. Ihr Gehirn ist inaktiv, kippen in das Feuer so mit Öl oder Benzin und halten sich dann wirklich für das Größte, was es gibt. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Nur weil ich jetzt singe mit paar Flöten in meinem Beat, heißt das nicht, ich trage Röhrenschnitt in Jeans. Ich bleib nur an keinem Punkt, ich setz mir Höheres als Ziel. Am Ende des Tages ist Musik die Königsdisziplin. Ich förder dieses Spiel mit gehörig Appetit, höchst intensiv und mit deinem mörderischen Trieb. Trotzdem töt ich die MCs, behalt die Klöten, bleib stabil. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Egal was ich tu, jeder hat ne Meinung. Die Menschen suchen immer meine Fehler aus Verzweiflung. Hass mich oder lieb mich, ich bleib wie ich bin. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Gedanken über Hater sollte ich weglegen. Ich geh meinen Weg, der Erfolg wird mir recht geben. Hass mich oder lieb mich, ich bleib wie ich bin. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Früher waren die Leute höflich mit Manieren. Mittlerweile haben sie Böses im Visier. Jeder hat ne Meinung, poste Blödsinn auf Profilen. Von wegen, sie sind alle Löwen, die nie fielen. Jeder hat Probleme, doch keine Lösungsstrategien. Einige sind verstört von all dem Weed, haben gestörte Fantasien und verlieren sich in Verschwörungstheorien. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Ich sagte schon immer, dass ich was Größeres verdien und hab den Schlüssel zum Erfolg gesucht, das Mercury-Prinzip. Hater gab's immer, doch mit gehörig Disziplin wurden alle umgestimmt, auf einmal hören sie's auf Repeat. Ich sag, dass G-Rap zu alt klingt, Street-Rap bekommt Falten. Da wurde es doch einmal Zeit für diese schöne Chirurgie. Ich drop mein Tape und es wird dein Vermögen mitverdient. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Egal was ich tu, jeder hat ne Meinung. Die Menschen suchen immer meine Fehler aus Verzweiflung. Hass mich oder lieb mich, ich bleib wie ich bin. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Gedanken über Hater sollte ich weglegen. Ich geh meinen Weg, der Erfolg wird mir recht geben. Hass mich oder lieb mich, ich bleib wie ich bin. Scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding. Sie wollen die Texte von früher, dann hört doch die Texte von früher. Vieles hat sich geändert, ich hab andere Probleme. Die Luft ist so dünn hier oben, wo ich lebe. Viele sind zu engstirnig und zu kurzsichtig. Und bist du weitsichtig, sind sie engstirnig. Hass mich oder lieb mich, ich bleib wie ich bin. Ich scheiß auf den Rest, mach mein eigenes Ding.